Kamera, die ich nirgendwo ausmachen konnte, umkreiste uns von allen Seiten und zeigte uns zum Schluss in der Draufsicht. Und dann erschienen an den Monitorrändern, so wie man es ebenfalls von vielen Computerspielen her kennt, diverse Menüpunkte und Zahlen und erstandene Dinge, von denen ich mich nur noch an wenige erinnern kann. Simulationstag 1467 von 1468. Sims 4 von 56. Suizide 1. Sims Killed by Sims 51. Und nachdem ich dies gelesen hatte, man mag es mir nachsehen, habe ich vorübergehend meine Kontenance verloren und die drei teilnahmslos da sitzenden angeschrien. Sie sollten mir gefälligst auf der Stelle verraten, was diese Zahlen zu bedeuten haben. Wieso stand da etwas von 56 Sims, obgleich sie doch nur zu fünft hierher kamen? Und was hatte es mit diesem Kill It by Sims 51 auf sich? Clemens, der älteste der drei, quittierte meine Fragen mit dem Lachen eines Wahnsinnigen, um nur einen Augenblick später in eine Starre zu verfallen. Die beiden anderen schluchzten laut auf. Und erst nachdem sie sich alle wieder einigermaßen gefangen hatten, meinten sie, dass ich überhaupt keine Ahnung hätte, was sie hier in den zurückliegenden 1467 Tagen erlebt hätten. Und ja, ich hatte keine Ahnung, was hier mit ihnen in den letzten 4 Jahren passiert ist. Und als ich in ihre Augen schaute, in ihre wunden, traurigen und gleichzeitig so kalten Augen, da wollte ich es auch gar nicht mehr wissen. Und ich wollte gar nicht mehr mit an diesen Platz, wo die Überreste der 51 Menschen lagen. Entschuldigung, der 51 Sims. Denn als ich die drei anschrie, dass sie die vielen Toten bitte nicht ständig Sims nennen sollten, da es doch Menschen waren, schlugen sie mir vor, das Simulationsfeld doch einfach zu verlassen, wenn ich mich denn für eine menschliche Kreatur halte. Warum sind alle tot? Fragte ich. Und warum ist der dort verbrannt und warum fehlen anderen Leichnamen Gliedmaßen? Wir eliminieren sie, um neue Schmerzfreiheit-Zeitfenster zu erhalten, antwortete mir Clemens im Flüsterton. Schmerzfreiheit? Eliminieren? Zeitfenster, stotterte ich. Wir sind hier nicht als Mörder reingekommen. Diese Simulation hat uns zu Killern gemacht, fuhr Georg mich harsch an. Der Schmerz ist so, als würdest du unter kochendem Wasser stehen. Und du kannst dich dem siedenden Wasser nicht entziehen. Und dich rettet auch keine Bewusstlosigkeit. Wir sind Sims. Wir morden, weil wir müssen. Und du lebst nur deshalb noch, weil wir vor deinem Eintritt ins Spielfeld nicht die Aufgabe bekommen haben, dich zu eliminieren. Du bist wahrscheinlich für das große Finale gedacht, morgen Abend nach Sonnenuntergang. Ehe ich mich ordnen konnte, wurde uns über den Monitor die finale Aufgabe übermittelt. Aber nicht etwa, indem man uns direkt ansprach. Wir waren ja lediglich die Spielfiguren. Es wurde vielmehr diesen kranken Voyeuren, die sich dieses Spiel mit Lebendmaterial aufgefüllt haben, eine Vorschau auf das gegeben, was die Sims, also wir, in dem Finale zu tun hatten. Und so erfuhren wir, dass wir morgen Abend, also jetzt gleich, aufeinander losgelassen werden. Die drei Hausbewohner kämpfen gegen mich. Und ich, der Eindringling, kämpfe gegen die drei Hausbewohner. Dead or alive. Und nachdem entweder sie mich getötet haben oder ich sie, weitet sich der Radius des Spielfeldes augenblicklich wieder auf 100 mal 100 Meter. Und an einer Stelle des Quaders öffnet sich die unsichtbare Wand für exakt 5 Minuten. Und innerhalb dieser 5 Minuten muss man sich durch den Ausgang zwängen. Denn nach diesen 5 Minuten gilt das Spiel Lost, The House in the Woods für beendet. Und die 100 mal 100 Meter große Welt, in der wir uns befinden, hört dann schlagartig auf zu existieren. Und alles, was sich dann noch in dieser Welt befindet, hört mit ihr auf zu existieren. Und nun wissen Sie auch, warum ich mit diesem entsetzlichen Körper zitternd vor dieser Hütte stehe. Die letzten Sonnenstrahlen ziehen sich zurück. Und die unsichtbare Barriere drückt mich immer näher an die Hütte heran. Es wird gleich passieren. Doch was erscheint da direkt vor meinen Augen? Das ist doch ein Schnellfeuergewehr. Steht in der Luft, sich um seine eigene Achse drehend. Ungläubig und doch entschlossen greife ich nach dem Gewehr, als direkt daneben eine Art Hologrammmenü aufploppt, auf dem unter anderem aufgeführt wird, wie viel Munition in dem Gewehr ist. Und auf einmal ist mir so, als bekäme ich Röntgenaugen. Ich kann meine drei Gegner wie durch eine Wärmebildkamera sich im Haus bewegen sehen. Und nun höre ich ein Schluchzen und Schreien aus dem Haus. Ich schaue auf das Hologrammmenü und begreife sofort, warum die drei mir aufgezwungenen Gegner wehklagen. Denn auf dem Menü steht, dass ich bis unter die Zähne bewaffnet bin. Und diese armen Schweine im Haus absolut nichts ihrer Verteidigung haben. In der vergangenen Nacht haben mir die drei Studenten berichtet, weshalb sie in den bisherigen 56 Kämpfen nur einen einzigen Verlust zu beklagen hatten. Und zwar den von Robin. Den von einem feindlichen Sims die Kehle aufgeschlitzt wurde. Sie hatten stets die bedeutend bessere Ausgangslage. Stets die weitaus besseren Waffen. Und oftmals waren ihre Gegner zusätzlich durch körperliche Gebrechen gehandicapt. Kanonenfutter sozusagen. Doch wie perfide. Jetzt, bei ihrer letzten Herausforderung, werden sie selbst zum Kanonenfutter degradiert. Und ich bin derjenige, welcher, der die Kanone in seinen zitternden Händen hält. Das Signal ertönt. Die Herausforderung ist eröffnet. Positioniert haben. Was sollen die armen Schweine auch anderes tun, als zu versuchen, mich direkt an der Tür zu überwältigen? Wir sind Sims. Wir morden, weil wir müssen. Durchfährt es mich. Und ich drücke den Abzug. Ja, ich ziele auf die Studenten hinter der Holzwand. Wie von Sinnen feuere ich das ganze Magazin leer. Hatten nicht die Spur einer Chance. Doch ich doch auch nicht. Der Countdown startet. Es bleibt mir keine Zeit, darüber nachzudenken, was ich eben getan habe. Ich schaue in alle Richtungen und tatsächlich entdecke ich in etwa 50 Meter Entfernung eine Veränderung in der Luft, mitten auf der Zufahrt. Das muss es sein. Der Ausgang aus dieser Hölle. Das Portal zurück in die reale Welt. Ich steige in mein Auto. Ich komme hier raus. Ich komme hier verdammt nochmal raus. Ja, los, Motor. Spring an! Er tut es. Braves Kind. Bitte lass mich hier rauskommen. Ich werde auch nie wieder Urlaub in einem Waldhaus machen. Und ich werde fortan Liebesromane schreiben. Das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Nur lass mich hier bitte rauskommen. Ich fahre jetzt vorsichtig an den vermeintlichen Durchlass heran. In 100 Sekunden schließt sich das Portal. In 95 Sekunden schließt sich das Portal. Woher kommt diese Stimme? Egal. Ich trete auf das Gaspedal und fahre los. Komm ich durch? Ja, verdammt nochmal. Ich komme durch. Ja, ich bin durchgekommen. Ich bin frei. Frei. Zwei Stunden fahre ich jetzt und entferne mich immer weiter von diesem Ort der Verdammnis. Und ganz allmählich legt sich diese mich fast zerberstende Anspannung. Das große Waldgebiet liegt fast hinter mir. Ich befinde mich auf einer Landstraße. Wie es ausschaut, ich hab's geschafft. Doch da taucht ein Ortsschild aus dem Dunkel auf. Gott sei Dank, Zivilisation. Aber was steht denn da auf diesem Schild? Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht sein. Nein, das kann nicht wahr sein. The Human Will Thinking Project presents. Dick durchgestrichen, Lost the House in the Woods. Und darunter steht Sandbox Level Completed. Welcome to Level 1, the bloody village at the forest. Oh nein. Gott nein. Gott nein.